Ich wollte immer schon mal weiter weg, wo die Tage hell sind und du die ganze Nacht bei mir bist. Nicht immer nur der gleiche Fleck, will keine Zeit verschenken, lass den Zufall uns lenken. Die Uhrzeiger, sie zeigen uns den Weg. No problems, wir lassen alles stehen. Nicht mehr lang kann die Sekunden zählen. Ich schau dich an und weiß, wir sind bereit. Von London nach New York, Baby, ich folge dir an jeden Ort. Sag nur ein Wort und ich bleib, du bist überall meine Eins. Lass nach London und New York, mit dir bin ich so wie neu geboren. Deine Augen, deine Signs, du bist überall. Stellt sich uns entgegen. Die Uhrzeiger.